dein Scherzen soll und muss deinen August zu verehren, dieses Tages Lust vermehren. Mein Scherzen soll und muss deinen August zu verehren, dieses Tages Lust vermehren. Das alles zum Scherzen, das alles zum Scherzen.